Der griechische König Agamemnon beanspruchte Kassandra als Sklavin und nahm sie mit nach Mykene. Dort wurde er von seiner Frau Klytämnestra und deren Geliebten Aigisthos im Bad erdolcht. Kassandra, die wegen ihrer seherischen Gabe um dieses Schicksal wusste und es auch vorhergesagt hatte, wurde von Klytämnestra schließlich ebenfalls ermordet. Die Kassandras unserer Tage sind Klimawissenschaftlerinnen und Virologen. Beide Fächer und alle mit ihnen Verwandten warnten und warnen allermeistens vergebens. Und damit beginnt die lange Liste der erschreckenden Parallelen zwischen Klima und Corona. Die Pandemie traf nahezu alle Nationen auf der Welt unvorbereitet, sowie die Folgen des Klimawandels, die wir in diesem Sommer 2021 unter anderem in Kanada, Madagaskar, China, Kalifornien, Westdeutschland, rund ums Mittelmeer und in Russland beobachten können, und all die Waldbrände, Erosionen, Dürren, Orkane, Flutwellen auf weitgehend ungeschützte Gesellschaften treffen. Fußnote. Und auch ein illustres deutsches literaturwissenschaftliches Forschungsprojekt nannte sich Kassandra, als es in den vergangenen Jahren ähnlich der DARPA und ihrem StoryNet in Zusammenarbeit mit den Behörden herausfinden wollte, wie man lokale Konflikte anhand virtueller Narrative vorhersagen könne. In Interviews mit dem Deutschlandfunk und der FAZ klagte der Leiter Professor Dr. Jürgen Wertheimer darüber, dass man trotz wertvoller Erkenntnisse nicht wirklich auf die Ergebnisse ihrer Arbeit höre. Immerhin habe das Kassandra-Projekt die Krisen in Algerien 2018 und Bergkarabach 2021 vorhergesagt. Ende der Fußnote. Tatsächlich hängen die Ursachen der beiden Krisen enger zusammen, als viele glauben wollen, sowie auch die Narrative, wahre wie falsche, sich ähneln. Nur die Skala ist nicht vergleichbar. Wenn die Klimakrise ein Krieg ist, ist die Pandemie eine Pistolenkugel, schrieb der schwedische Philosoph und Klimaaktivist Andreas Malm im April 2020.